Jesus ist hoch erhoben. Und du thronst mit ihm. Du sitzt mit ihm, in ihm, zur Rechten Gottes. Und du darfst loslassen. Weißt du, schüttel mal alles ab, was nicht zu dir gehört. Alle Gedanken, alle Sorgen, alles, was heute war. Lass es einfach los. Gib's her. Halt's nicht fest. Weißt du, unser Herr hat was viel, viel Besseres für dich. Er hat was viel Besseres für dich. Seine Gegenwart ist da. Weißt du, er will dich speisen heute Abend. Er ist das Brot des Lebens. Oh, das Brot des Lebens. Der Mensch lebt nicht vom Brot allein, hat Jesus gesagt, sondern von jedem Wort, das aus dem Mund Gottes hervorgeht. Und wir brauchen sein Wort, wir brauchen seine Gegenwart, wir brauchen seine Ströme lebendigen Wassers. Und du kannst heute Abend tanken, du kannst essen, sein Brot. Weißt du, sein Brot ist da, sein Manna ist da, seine Nahrung ist da für dich. Und sein Wasser, Ströme lebendigen Wassers, Ströme lebendigen Wassers. Oh, er durchflutet dich. Weißt du, jede Erschöpfung muss gehen. Jede Mutlosigkeit muss gehen. Müdigkeit muss gehen. Oh, das Wasser des Lebens schwimmt alles weg. Hoffnungslosigkeit geht. Traurigkeit geht. Alles geht in diesem Strom. Oh, geh tiefer. Geh tiefer hinein. Geh tiefer hinein in diesen Strom. Oh, da ist die Versorgung für dich. Da ist alles, was du brauchst. Gott dient dir heute Abend. Er ist da. Weißt du, Jesus hat gesagt, wo zwei oder drei in meinem Namen versammelt bin, da bin ich mitten unter ihnen. Und Jesus ist da. Er will dir gut tun. Er will dir wohltun. Oh, wir werden heute so richtig durchgespült. Weißt du, durchgespült. Alles geht. Wo noch ein bisschen Schmutz war, das wird weggespült. Er nimmt dir es einfach weg. Einfach weg. Oh, danke, Herr, für deine Ströme. Für deine Ströme lebendigen Wassers. Oh, danke, Herr. Danke, Herr. Weißt du, er hat dich rein gemacht. Er hat dich klar gemacht. Rein, du bist Licht. Du bist Licht. Dein, sein Licht leuchtet aus dir hervor. Du bist Licht. Oh, lass dir nichts anderes vom Feind einreden. Du bist Licht. Rein gemacht. Gewaschen durch das Blut Jesu Christi. Oh, danke, Herr. Danke, Herr. Oh, danke, Herr. Danke, Herr. Oh, danke, Herr. Oh, und ich glaube, Jesus will gerade, ja, wenn du unter Schuldgefühlen zu leiden hast, wenn da irgendwas ist, wo dich immer wieder quält, dann komm her, Jesus will dich reinigen. Er will dich reinigen von diesen Schuldgefühlen, die nicht zu dir gehören. Der Geist der Verdammnis, er muss gehen. Oh. Ist jemand da, der wie so ein schlechtes Gewissen hat wegen Dingen, die schon lange passiert sind? Oder auch du am Livestream? Ja. Oh ja, das Alte ist vergangen, siehe, Neues ist geworden. Und ich breche jede Macht des Verklägers, des Feindes in Jesu mächtigem Namen. Danke, Herr, dass das Alte Alte kein Anrecht mehr hat an dieser Tochter Gottes. Danke, Herr, dass du sie reingewaschen hast von jeder Schuld, von jeder Verdammnis. Danke, Herr. Sei frei und los. Frei und los in Jesu Namen. Danke, Herr. Oh, danke, Herr. Danke, Herr. Jedes Trauma geht raus in Jesu mächtigem Namen. Verlass dich jetzt, geht raus aus deiner Seele in Jesu Namen. Sei los und frei. Sei los und frei. Los und frei in Jesu Namen. Oh, danke, Herr. Danke, Herr. Amen, Amen. Weißt du, Jesus hat Schluss gemacht mit Verdammnis, mit Schuldgefühlen. Das gehört nicht zu dir. Du bist im Strom eines lebendigen Gottes. Oh, du schwimmst, du lässt dich treiben. Weißt du, lass dich treiben heute Abend. Treiben, hab keine Angst. Weißt du, wir folgen dem Heiligen Geist und wir lassen uns treiben. Wir haben keine Angst. Du musst dich nicht schützen hier. Du brauchst keine Angst zu haben. Gott ist da. Gott ist da. Und wir folgen einfach dem Strom des Heiligen Geistes. Weißt du, was ist das für ein wunderbares Leben? Wir müssen nicht mehr kämpfen. Wir müssen nicht mehr gegen den Strom schwimmen, sondern wir dürfen einfach mitfließen. Fließen mit dem Heiligen Geist. Vertrauen wie ein Kind. Wie ein Kind dürfen wir vertrauen, dass Gott gut ist. Dass er nichts Böses für uns hat. Dass er nichts Schlechtes für uns hat. Sondern dass er einfach gut ist. Und dass Jesu Blut uns von jeder Schuld gereinigt hat. Dass wir durch seine Striemen geheilt sind. Danke, Herr. Wenn du irgendwas hast, wo du Krankheit hast, wo du Schmerzen hast, stell dich mal da rein. Da ist wie so ein Heilungspool. Oh, komm einfach her. Und hier am Livestream, kommt einfach im Geist hierher. Stellt euch einfach im Geist hier rein. Gott weiß, was ihr habt. Gott weiß, was ihr braucht. Er liebt euch, er kennt euch. Er hat jedes Haar auf eurem Kopf gezählt. Oh, danke, Herr. Oh, danke. Geht einmal ein bisschen zusammen. Da ist der Heilungspool hier. Ja, so ein bisschen rein, ja. Oh, danke, Herr. Oh, danke, Herr. Oh, steht jetzt mitten. Die Aufmerksamkeit Gottes ist voll auf euch gerichtet. Sein Strom der Heilung fließt. Und in Jesu Namen danke ich dir. Egal, was es ist, du weißt, was es ist. Herr, in Jesu Namen sei frei und los. Sei völlig geheilt in Jesu Namen. Völlig geheilt, in Jesu mächtigem Namen. Danke, Herr. Völlig geheilt. Völlig geheilt. Danke, Herr. Jede Lüge ist entmachtet. Jesu Name, danke, Herr. Oh, danke, Herr. Streckt eure Hände aus. Macht mit. Oh, danke, Herr. Danke, Herr. Jeder Not ist begegnet. Danke, Herr. Jeder Not ist begegnet. Sei los und frei, sei geheilt, geheilt in Jesu Namen, geheilt in Jesu Namen. Der Wunderwirker ist da. Danke, Herr. Oh, danke, Herr. Nehmt nochmal einen kräftigen Schluck von diesem Wasser des Lebens. Auch ihr, wo jetzt da sitzt, nehmt noch einen kräftigen Schluck vom Wasser des Lebens. Wir brauchen dieses Wasser des Lebens. Wir brauchen es. Oh, wir brauchen unseren Herrn. Oh, danke, Herr. Danke, Herr. Amen. Ich hatte noch einen Eindruck. Und zwar habe ich gesehen, so ein Fluss, der direkt, also was die Astrid auch gesagt hat, dieser Strom, na, dieser Fluss, und dieser Fluss hat sich dann auf einmal gespalten in ganz viele Arme letztendlich, ja. Und in jedem Arm war was Besonderes, und jeder Arm hatte so seinen eigenen Weg. Und ich habe dann Heiligen Geist gefragt, ja, was ist da damit, was mache ich mit dem Bild, ja. Und ich habe einfach so die Erklärung bekommen vom Heiligen Geist, ja, wir kommen aus einem Strom heraus, aus einem Fluss heraus, ja, die gleiche Kraft, die durch Jesus fließt, fließt durch uns, und doch hat jeder einen eigenen Auftrag, einen eigenen Weg von Gott, ja, wo er dann entlang geht, aber wir sind alle miteinander verbunden im Geist durch diesen Strom, ja, und vor allem sind wir verbunden direkt mit Gott, direkt mit dem Thron, ja, und ich habe einfach den Eindruck für gerade eben gehabt, dass wir das einfach noch aktivieren sollen, ja, diese Zurüstung letztendlich. Auch jeder hat einen Auftrag von Gott bekommen, egal wie jung oder wie alt er auch ist. Ja, da ist noch was was er mit uns machen möchte. Auch du am Livestream, ja, du hast eine Aufgabe von Gott bekommen. Du bist wie so ein Arm in diesem Fluss, ja, der vorwärts geht, der ja, wo eine Richtung hat, ja, wo Gott möchte, da fließt du hin, ja. Und ich danke dir, Herr, für jeden Einzelnen, Herr. Ich danke dir, dass du ihn gerade jetzt touchst, auch am Livestream, Herr. Ich danke dir, dass du ihn ausrüstest, Herr. Ich danke dir, dass dieser Strom direkt vom Thron einfach fließt durch unser Leben, Herr, dass wir mitfließen, ja, mitfließen auf dem Weg, den du für uns gebahnt hast, den du für uns vorgesehen hast, Herr. Ich danke dir, Herr. Ich danke dir, Herr. Danke, Herr, dass du jetzt jeden Einzelnen wirklich touchst und zurüstest, Herr. Zurüstest, Herr. Und dass du ihm zeigst, da ist es. Da ist das Nächste, das ist dran, ja. Du biegst nach links ab, nach rechts ab, und ja, einfach diese Führung vom Heiligen Geist. Ich danke dir, Herr. Ich habe auch den Eindruck, in diesem Strom ist auch neue Kraft, neue Frische. Also jemand, der sich heute ausstreckt nach neuer Kraft, nach neuer Frische. Sie ist da, ja, sie ist auch in diesem Strom da. Nimm es einfach für dich und sag, Herr, durchflute mich mit deiner Kraft, durchflute mich mit deiner Frische, und jede Zelle meines Körpers, durchflut mich. Halleluja. Dann habe ich einen ganz, ganz speziellen Eindruck noch gehabt für dich, Marion. Und zwar habe ich, ich habe einfach ein Wort gehört, ja, und das ist einmal jung, ja, jung und frisch, ja. Und ich habe einfach, ich gebe dir das jetzt einfach so weiter, wie ich es einfach gehört habe, ja. Gott hat für dich neue Kraft, neue Frische, neue Jungheit. Also du bist noch lange nicht am Ende, ja, sondern da geht's eher, da geht noch was, ja, da geht noch was ab, ja, genau. Und das habe ich einfach so gehabt, und das möchte ich dir mal weitergeben, ja. Halleluja, und das setzen wir auch frei. Neue Frische, Herr, neue Jungheit. Du steigst auf wie ein Adler, ja, und du wirst nicht von deinem Körper her, wird es nicht immer schlimmer und schlimmer, sondern es wird besser und besser und besser und besser. In Jesu Namen, Herr. Danke, Herr. Halleluja. Halleluja. Und ihr dürft euch das alle ziehen, auch am Livestream, ja. Ich glaube wirklich, da Gott möchte nicht, dass wir alt und gebrechlich sind. Gott möchte nicht, dass wir von Jahr zu Jahr, dass es uns schlechter geht, sondern Gott möchte, dass es uns immer besser und besser und besser und besser geht, ja. Ich habe gerade wieder in der Bibel gelesen, Abraham und Sarah, ja, die waren, der war 100, ja, und da ging es dann erst richtig ab, ja, da kam das verheißene Kind erst auf die Welt, ja, da ging es dann erst richtig los, ja, und deswegen, egal wo du heute stehst, egal in welchem Alter du auch stehst, ja, Gott ist da, er ist da mit seiner Kraft, mit seiner Stärke, oh ja, und er möchte immer zu uns sprechen. Und es kommt auf unsere Frequenz drauf an. Ich habe jetzt einfach noch den Eindruck, wenn jemand noch einen Eindruck hat für jemanden anders hier oder ein Bild hat oder einen Eindruck, ja, irgendwas hat von Gott, ich glaube, das ist einfach gerade im Raum, dann darf er das jetzt noch kurz weitergeben. Hat jemand was er gerne noch weitergeben möchte, ein Bild hatte oder irgendwie, was er für eine andere Person hat oder so? Ich habe da irgendwie gedacht, oder zumindest hatte ich so, da ist gerade wirklich im Raum was, was Gott einfach noch weitergeben möchte. Also wenn noch jemand was hat, hätte er jetzt die Chance, es weiterzugeben. Ein Bild für alle, ja. Ja. Komm. Also ich habe am Anfang gesehen, so ein Feuerball, da war aber noch ein bisschen dunkel in der Mitte, aber ich habe das empfunden, Gott möchte und vielleicht spricht er auch zu bestimmten, wirklich, dass man komplett in seinem Feuer eingehüllt ist, ein kompletter Feuerball ist. Und dann habe ich einen weißen Turnschuh gesehen, der so zugebunden wurde und das steht ja auch so für die Bereitschaft, das Evangelium zu verkünden. Und mir kommt es so vor, dass Gott diese Bereitschaft auch wieder neu wecken möchte. Das kann auch damit zusammenhängen, dass man einfach ihn immer dabei hat, auch im Alltag, ja. Der bleibt nicht in der Gemeinde, sondern in diesem Bewusstsein, hey, Gott ist da, ja. Der Turnschuh ist an, also zieh ihn dir mal ganz bewusst an, ja. Dann hatte ich noch ein Wort, so straight ahead, wir sollen wirklich geradeaus gehen, geradeaus, nicht links, nicht rechts abbiegen, weil bei Gott, wie Gott uns führt, das reicht aus. Sein Weg, den er uns führt, ist genau richtig, ist genau dran, ist genau gut. Und dann, als gesungen wurde, die Toten stehen auf, habe ich das Wort Blutrausch gehört, aber im positiven Sinne. Und mir kommt es sofort, das Blut Jesu, ja, wie wenn er uns noch eine viel tiefere Offenbarung von diesem Blut Jesu geben möchte, ja, dass wir wirklich durchdrungen sind, ja, weil da liegt auch der Schlüssel, empfinde ich so, ja, dass einfach das Leben reinkommt, dass die Toten aufstehen, einfach, in, das ist sein Leben und ja, genau, er will uns da noch tiefere Offenbarung geben, dass wir wirklich in diesem Jesus-Blutrausch ständig sind. Amen, dankeschön. Halleluja. Amen, Amen. Okay, und jetzt dürfen wir das Wort hören, das ist auch wichtig, ja, es ist unsere Nahrung letztendlich, ja, und diese Nahrung dürfen wir jetzt aufnehmen, deswegen hört gut zu, esst gut, speist gut und ich darf an dich weitergeben. Ja, Halleluja. Genau, als die Astrid angefangen hat, hat mich Gott erinnert, heute Morgen habe ich in der Bibel gelesen, im dritten Mose, und dann ging es um die Reinigung, wenn dein Sattel verschimmelt ist und dein Haus verschimmelt ist, und dachte immer, super, super Thema morgens, ich hätte gern irgendwas. Okay, aber dann ist es so irgendwie, oder wenn die Person unrein war, dann musste sie sich quasi halt dann diese Opfer bringen und dann wurde er vom Priester mit Öl gesalbt und mit dem Blut quasi bedeckt und dann musste er quasi mit lebendigem Wasser gewaschen werden. Da dachte ich mal, was ist ein lebendiges Wasser? Und dann war die Erklärung eben, das ist einfach ein fließendes Gewässer. Das heißt, mir kam es, dass quasi Gott es auch schon im alten Bund eigentlich die Notwendigkeit von seinem Fluss eigentlich schon implementiert hatte und da eigentlich schon festgesetzt hatte und sagt, ihr braucht dieses lebendige Wasser, ihr braucht diesen Fluss von meinem Thron, ihr braucht es. Und in diesem Fluss ist einfach alles, was wir brauchen. In dem Fluss ist eben Reinigung, in dem Fluss ist Heiligung, in dem Fluss ist Heilung, in dem Fluss ist ja Versorgung. Und es ist so wichtig, dass wir wirklich im Fluss sind und im Fluss bleiben, weil wir können das entscheiden, möchte ich im Fluss bleiben oder möchte ich irgendwas anderes, mach mein eigenes Ding. Der Christian hat ja auch für unser Team ein Bild, für unser Evangelisationsteam und da hat er eben auch diesen Fluss gesehen und er hat gesehen irgendwie, da war dann die Ernte war so bereit und es war aber so ein Reiter, der war außerhalb des Flusses. Das heißt, wenn dieser Reiter außerhalb des Flusses eben geritten ist, da war noch ein bisschen Ernte da. Und dann meinte er, wenn dieser Reiter im Fluss war, plötzlich war ganz viel Ernte. Und es ist wirklich, und der Reiter konnte ja selber entscheiden, will ich jetzt im Fluss sein oder will ich außerhalb des Flusses mich bewegen? Und ab dem Zeitpunkt, wo er sich entschieden hat, im Fluss zu sein, gebe ich es richtig wieder, ja? Genau, und dann kam wirklich Ernte. Und dann kam die Ernte. Und deswegen möchte ich euch wirklich ermutigen und ich glaube, das ist im Heiligen Geist und im Vater so wichtig, dass wir wirklich entscheiden, im Fluss zu sein. Dass wir entscheiden, dass wir dahin gehen, wo das lebendige Wasser ist. Dass wir dahin gehen, wo wirklich der Heilige Geist fließen kann. Dass wir dahin gehen, wo wirklich dieser Fluss vom Thron des Vaters wirklich Raum gegeben wird und wirklich Freiraum bekommt. Und dass wir auch wirklich alles bekommen, alles was wir brauchen, ist in diesem Fluss. Man liest ja auch in der Offenbarung, dann sind ja dann diese Bäume, die wachsen mit den Blättern für die Heilung der Nationen und so weiter und so fort. Also da, wo Gott ist, da, wo der Heilige Geist ist, da empfangen wir automatisch alles, was wir brauchen. Wir müssen da gar nicht irgendwie gewalttätig irgendwas machen, irgendwas selber, sondern wir müssen uns wirklich nur hingeben. So wie es Aste gesagt hat, wirklich einfach nur loslassen, sich nicht an irgendein Geäst klammern an der Seite und sagen, oh nein, das ist mir alles zu wild, sondern wirklich einfach mal loslassen und wirklich, ja, einfach Gott lassen. Gott machen lassen, sich selber positionieren, indem ich sage, okay, ich gebe mich da rein, ich habe keine Angst, Vater, ich vertraue dir und er macht's dann, er versorgt dich, er heilt dich, er reinigt dich, er bringt dich weiter. Ich glaube, das ist so wichtig, wirklich im Heiligen Geist heute und genau, Halleluja. Ja. Amen. Danke, Jesus. Ja, es ist schon gut, da im Fluss zu bleiben. Und ja, als Sabrina das angefangen hat, kam halt so auch so diese Worte halt, ja, Gottes Wegen, die Wegen von Gott, ja. Weil wenn wir in diesen Fluss ja, fließen lassen, dann sind wir in die Wege Gottes, ja, dann leitet uns Gott quasi, ja. Und ist auch so gut, das zu wissen, zu erkennen, weil wir wissen, dass Gottes Wege sind hoher als unsere Wege, ja. Seine Gedanken, die Bibel sagt, seine Gedanken sind hoher als unsere Gedanken. Und deshalb ist es auch so gut, das zu erkennen, hey, ich bin wirklich überwältigt, weil jedes Mal sage ich, hey, ich möchte mich halt so in diese Wege, die von Gott geführt sind, mich leiten lassen. Ja? Ich möchte da mich völlig hineinfließen lassen mit ihm. Ja? Und das ist schon auch so zu erkennen, wenn wir schauen, auch in die Alte Testament, es ist auch so geschrieben, dass Mose kannte die Wege Gottes. Ja? Er konnte mit Gott Angesicht zu Angesicht sprechen. Ja? Aber das Volk Israel im Alten Bund, die kannte nur Zeichen und Wunder. Die kannten Gott wirklich so, die konnten Gott nicht so, ja, von Angesicht zu Angesicht begegnen. Und das ist also der Unterschied. Und du siehst, dass diese Erkenntnis auch, dass Mose die Wege des Herrn kannte, war halt, dass er auch an dem Berg hochsteigen konnte und Gemeinschaft mit Gott. Er war halt so in dieser Gemeinschaft mit ihm, ja, geleitet von ihm. Gott hat zu ihm persönlich gesprochen, ja. Es ist halt so, Mose war ein Freund Gottes. Auch so, ja, und halt so in diese Ebene zu kommen und zu sagen, hey, ja, leite mich du, Herr, ja, führe meinen Weg, ja, und das ist wichtig, ja, sonst sind wir halt so in diesem Zeichen- und Wunderniveau. Aber bei uns ist auch so wichtig zu erkennen, dass für uns ist anders jetzt, weil Jesus hat schon den Weg vorbereitet. Das heißt, der Vorhang wurde in der Mitte zerrissen, damit wir einen Weg zum Vater gehen konnten. Also Jesus hat das schon vollbracht und er hat einen Weg gemacht, dass wir auch so zum Vater diese Beziehung haben, ja, diese Gemeinschaft mit ihm. Also ihm, Gott sei Dank sind wir jetzt im neuen Bund, weil dann müssen wir nicht gesalbt sein. Also Jesus hat das schon für uns vorbereitet gemacht, damit wir diesen direkten Zugang haben konnten. Und das ist schon so ein Vorrecht, wenn ich das so betrachte, dass wir diese Privileg haben, also vor Gott hineinzutreten, durch Jesus vollbrachten Weg und geleitet von dem Heiligen Geist. Ja. Und du siehst also, was ist denn das? Weil Jesus hat auch von den alten Propheten, halt, was da falsch gestellt wurde, hat er durch sein Leben auf die Erde halt so korrigiert halt, ja. Das ist auch so von Elia, wenn was, ja, dann hat er gesagt, hey, wir rufen den Feuer von Himmel und, ja, wir zernichten, also es gibt so die Gruppe, die da vernichten wurde von Feuer von Elia. Aber als Jesus kam und die Jünger haben das gesagt, er sagt, hey, ne, ja, der ist gekommen, damit er die Leute retten, damit er die Leute in Gottes Reich hineinholen. Also, dann sehen wir, dass Gottes Wege sind auch so mit seinen Liebe. Die sind, also seine Charakter ist halt so diese Liebe. Seine Natur ist Liebe, ist diese Barmherzigkeit. Ja? Und das ist auch wichtig, weil Gottes Wege sind auch so in die Liebe durchgeführt. Halt, Und sein Wort ist auch klar. Es kommt Klarheit und es kommt auch so Liebe hinein. Und das ist schon auch so zu wissen, hey, der ist nicht so, ja, das ist nicht so durchgemixt oder Lügen halt so getauscht irgendwie und da gut verpackt mit einer schönen Hülle oder so Geschenkpapier oder sowas. Aber die sind wahr, die sind klar und die sind voller Liebe. Ja. Und in diesen Beziehungen hineinzutreten, mit dieser Gewissheit, dass Gott uns führt, dass seine Wege auch in unser Herzen durch den Heiligen Geist klar dargestellt sind und ja, das halt so, wir können von ihm empfangen und wenn wir in diesem Fluss sind und das auch so auch weitergeben, das ist schon gut zu wissen. Ich habe so vorher gelesen auch, weil meistens, wenn ich ein paar Bücher lese oder sowas, dann versuche ich zu sehen, hey, wie, ja, was macht Gott raus von der Geschichte heraus oder sowas. Hatte ich so ein Buch gelesen, wo ich glaube, es heißt die Bibelraucher. Das, ich weiß nicht, ob einige von euch schon das gelesen haben. Ja. Aber ja, es ist halt so, der war, sagen wir so, ein hochrangiger Kriminell. Also sein Leben wurde wirklich, das war ein harter Anfang als Kind bei ihm. Und er wurde von Mutter abgelehnt und von Vater. Und dann von diesem, ja, dann ist er halt so in diese andere Richtung hineingegangen, wo er auch so im Knast und sowas geendet ist. Ja, also das war schon ein harter Anfang von dieser Geschichte. Und ja, die Gesellschaft oder sowas hat, sag mal so, im natürlichen Hinsicht, das war eine hoffnungslose Situation. Ja. Und als er dann im Knast gewesen war und dann sogar in die hohe Stufe, ja, in Isolation, hat er auch so wie irgendwie, oder war das, ja, hineingesmuggelt, aber man hat keine Papier. Und dann hat er also den Bibel, weil das war halt so, ja, die Bibel war halt dort dargestellt. Und hat er das also jede Seite irgendwie abgerissen, gelesen, ja, hin und her, vorne und zurück, also ganz durchgelesen, weil der war alleine und der hat diese Zeit halt, ja. Und dann hat er da nach jeder, ja, Seite dann das zusammengefaltet und geraucht halt, ja. Deshalb kommt diese Geschichte als Bibelraucher, ja. Aber das Lustige ist, dass der hat sogar das ganze Alte Testament geraucht, also kann man schon so sagen, ja. Ja, was dann passiert halt, ja, als er, also das war eine, der war echt, ja, eine krasse Nummer. Und dann, als er das Neue Testament angefangen zu lesen hat, ja, also diese Gewohnheit, ja, kam er so zu dem Punkt, wo er sagt, hey, Gott, ich gebe dir mein Leben hin. Du kannst mich verändern. Jesus, du kannst mich verändern. Und dann hat er was gelesen, was ihm irgendwie berührt hat. Und dann hat er so halt zu Gott geschrien und gesagt, hey, du kannst mich hier rausholen. Also ich weiß nicht, ob du da bist, aber wenn du da bist, dann hol mir auf diese Situation raus. Und tatsächlich hat er bemerkt nach einiger Zeit, dass ja, Änderungen da passiert, weil Gott hat ihm da ein paar Sachen schon geändert, auch wie er sich benehmen hat oder sowas, also war schon krass. Und dann, es ist so krass geworden, dass er gedacht hat, hey, ich verliere hier meine Position als Kriminal halt, ich werde sozusagen weich oder sowas. Aber es ist so zu sehen, dass das, als das passiert hat und als er das bemerkt hat, hat er dann angefangen, nochmal so, hat er jetzt diese Sachen mit Bibelrauchen jetzt aufgehört, eine neue Bibel sich geholt. Und Gott hat ihm halt so mit der Zeit dann verwandelt, ja, und sein Leben geändert. Und das fand ich echt stark, wie Gott das gemacht hat. Deshalb habe ich gesagt, hey, also wie, also wenn ich das gelesen, als ich das gelesen habe, habe ich gesagt, hey, Gott, wie holst du ihm dann daraus? Also ich wollte wissen, was benutzt Gott als Methode, ihm da rauszuholen von dieser Situation? Weil auf natürlichen Sicht, das war ehrlich gesagt hoffnungslos, ja, von jeder Hinsicht. Aber was die Menschen da als hoffnungslos betrachten oder sagen oder dazu erleuchten, sieht Gott das ganz anders. Du siehst, dass er hat, ja, als er alles hingegeben, Gott hat das Leben komplett verändert und ihm daraus geholt und gebraucht, um sein Reich weiterzubauen. Und eine Geschichte, wo er sagte, er war irgendwie in Südafrika, was mich irgendwie so auch interessiert hat, ist, dass er war irgendwie in Südafrika und ja, hat ein paar Gemeinden besucht und sowas, aber einen Tag sind sie dann zu einer Veranstaltung gegangen, ja, und einer von ihm hat gesagt, hey, du wirst heute die Überleitung machen in die Versammlung halt, ja. Und dann sagt er, hey, ich kenne kein Englisch und sowas, also wenn ihr meint, mache ich auch, also aber. Und dann ist er hingegangen. Was er nicht wusste, ist, dass es gab ein paar, die sich so irgendwie, die haben sich argumentiert und sagt, der Mann wollte nicht so Gott dienen, ja. Aber dann hat er so eine Wette gemacht und gesagt, hey, wenn ich einmal dahin gehe und jemand irgendwie was auf Schwäbisch spricht oder weitergibt, dann gebe ich mein Leben dem Herrn hin. Ne? Und der geht in diese Versammlung und irgendwie muss er da ein Wort weitergeben, ja. Und der kennt kein Englisch, weiß. Und dann als er hat dann den Mikrofon bekommen und dann hat er so ein paar Worte auf Schwäbisch da gerabbelt und sowas. Und tatsächlich wurde dieser Mann dann errettet, hat sein Leben an Jesus gegeben. Er wurde sogar Pastor, ja, und hat einige Gemeinden geleitet. Und du merkst also, wie Gott Leute gebrauchen kann, wenn die Leute sich hingeben, ja. Weil das ist halt, ja, wie kannst du das erklären, ja? Du gehst dahin und machst Überleitung auf Deutsch und dann, es sieht irgendwie komisch an, ja? Ja. Aber es ist halt so, es gibt Gott in Wegen, ja? Die kannst du nicht so erklären. Und Gott wirkt durch manchmal ein paar Sachen, die wir auch nicht erklären können, ja? Also nur eine Ermutigung, hey, wir sollen uns dahin geben und sagen, hey Gott, wir stellen uns zur Verfügung, dass du uns gebrauchst, wie du das möchtest, wann du das ja, möchtest und ja, wo auch immer auch. Ja. Und auch in diesen Bereitschaft halt zu sein, von ihm begleitet zu sein, von ihm geführt zu sein, von ihm halt so zu hören und gehorsam die Schritte zu nehmen, was er uns zeigt und uns sagt. Amen. Amen. Amen. Also ich bin fit, dynamisch, jung und sonst was alles. Genau, genau. Also mir fiel jetzt gerade der Text Psalm 32, Vers 8 ein, als du gesprochen hast. Ich will dich unterweisen und dir den Weg zeigen, den du gehen sollst. Ich will dich mit meinen Augen leiten. Und dann dachte ich, das passt zu dem, was Christian am Anfang gesagt hat, mit dem Fluss mit den vielen Seitenarmen, weil der Amazonas ist so. Habt ihr bestimmt schon gesehen, so Bilder von oben. Und ich finde das immer faszinierend. Viele Flüsse haben ja viele Nebenarme, auch der Rhein, wenn der in die Nordsee fließt. Aber der Amazonas, wenn man da Bilder von oben sieht, also das ist ein Gewirr aus kleinen Flüssen, größeren Flüssen, die alle zum Meer hinfließen. Und das ist eigentlich so mit uns Menschen. Gott hat uns alle unterschiedlich gemacht. Und ich bin froh. Also ich bin froh, dass ich nicht den ganzen Tag lachen muss. Aber ich finde es dann auch wieder gut, in meinem Umfeld zu haben, Menschen zu haben, die viel lachen. Dann kann ich mich zurückziehen und kann das beobachten. Also jeder ist anders. Gott hat kein Schema, als er Menschen gemacht hat. Und auch immer noch nicht. Damals nicht und heute nicht. Er hat alles in uns reingelegt. Alles, was wir brauchen. Und ist ja bekannt, ich komme ja zum größten Teil aus Berlin. Also zum größten Teil, weil ich viel umgezogen bin, aber ich habe lange in Berlin gelebt. Und in Berlin, wenn du da in bestimmte Stadtbezirke gehst, jetzt sowieso schon, aber auch schon vor 20 Jahren oder so, mit Schlips und Krawatte, die prügeln dich fast raus. Wenn du da aber reingehst, auch als Christ, und bist tätowiert, ich weiß gar nicht mehr, wie der Rock, irgendwie, so gab es mal so einen Norddeutschen, der war total tätowiert und hat Evangelisationen unter Rockern gemacht, vor allen Dingen Motorradrocker. Andere kamen gar nicht an die Leute ran. Aber jeder hat seine Gaben bekommen und Gott weiß genau, wo er jeden Einzelnen haben will. Ich hatte gerade einen Anruf, am Sonntagmorgen war das, von einer Person, die dann zu mir sagte, ja, aber wenn ich in die Gemeinde gehe, ich bin total tätowiert. Sag ich, ja, super. Du hast, ja, ich meine, die hat Komplexe, weil sie tätowiert ist und weil sie von Christen abgelehnt wurde. Das sind ihre Erfahrungen. Und da sage ich, ja super, du hast dein Leben geführt, was zu der Zeit nicht in Ordnung war, vielleicht vor allen Dingen nicht in den Augen Gottes, aber du hast es geführt. Und sagte sie, ja, aber ich habe auf der Hand eine Schlange. Ja, sage ich, okay, und wo ist das Problem? Ja, weißt du, dann sagte sie zu mir, die gucken mich alle nicht an und die zeigen mit dem Finger auf mich und die reden hinter meinem Rücken. Das ist so blöde. Weil wir sind alle unterschiedlich. Und wenn da jemand tätowiert ankommt und ist dann jetzt schon nicht mehr 20, sondern schon 50, warum soll der sich schämen? Der hat mal ein Leben geführt und aus dem Leben rausgekommen. Er ist rausgekommen, Gott hat die Person rausgeholt. Er hat aus dieser Person einen freudigen Christen gemacht, wirklich einen wiedergeborenen Menschen, und diese Person kann ein Zeugnis sein für so viele andere. Wenn da Leute immer nur mit Schlips und Krawatte und Anzug ankommen, sie hätten mich wahrscheinlich auch nie so richtig angesprochen, aber jeder ist anders und jeder hat seinen Auftrag und Gott hat uns so geschaffen. Also ein geschliffener Diamant hat, glaube ich, wenn ich mich richtig erinnere, 57 Facetten. Also 57, nur ein Stein. Kann auch sein, dass es 52 sind. Vergebt mir, wenn ich nicht genau weiß. Aber so viel, nur ein Stein. Wie viele Facetten hat Gott in die Menschheit reingelegt? Einfach damit jeder sich angesprochen fühlen kann. Der eine fühlt sich von Menschen mit Krawatte angesprochen, der andere sagt, mit denen will ich nichts zu tun haben, die sind überheblich, arrogant oder alt oder old fashioned oder sonst was immer. Die laufen halt rum, wie es heute sowieso viele tun, mit Jeans und Turnschuhen und locker. Und mich überwältigt das immer. Wenn Menschen, die wirklich wie dieser Rocky, das Buch hatte ich damals gelesen, stimmt, der hieß Rocky, wenn diese Menschen, auf die so viele Menschen runtergucken, viele andere gucken auf sie runter, wenn die aufstehen und von Jesus erzählen, dann denke ich, wow, Gott guckt nicht aufs Äußere, er guckt aufs Herz, er guckt nie aufs Äußere. Und durch diesen Rocky sind so viele Menschen zu Jesus gekommen, gerade aus der Rockerszene, gerade aus der Motorradszene, wo viele andere sich gar nicht mal trauen, hinzugehen. Aber Gott braucht diese geschliffenen Diamanten genau für diese Szene. Und das ist so, ja, also für mich ist das so mit diesem Fluss, gerade der Amazonas. Diese ganzen Nebenarme, die versorgen Menschen oder Tiere. Die fließen irgendwo durch, wo vielleicht noch Ureinwohner wohnen, sicherlich, auf jeden Fall. Die wohnen am Fluss, die wohnen am Amazonas. Die wohnen am Wasser, am lebendigen Wasser, am strömenden Wasser. Aber die wohnen nicht an diesem großen, breiten Amazonas. Sie kennen den wahrscheinlich noch nicht mal. Aber wenn du dir überlegst, dieser breite Amazonas, das ist Gott, das ist Jesus, das ist der Heilige Geist. Und er geht nicht nur in einer Linie und nur in diesem, ja gut, wir können nur in dieser Linie folgen, aber nicht nur da ist das Wasser und fließt das lebendige Wasser, sondern er hat sich verströmt. Jesus ist Mensch geworden, er hat sich in die Menschheit verströmt. Und er hat nicht gesagt, ne, diese Art von Menschen, weil die so aussehen, die will ich nicht. Oder weil die so aussehen, die will ich auch nicht. Er hat ist gekommen, um die Menschheit zu erretten. Die Menschheit. Alle. Er hat nicht aufs Äußere geguckt. Er hat aufs Herz geguckt. Und die da in diesen Nebenarmen wohnen vom Amazonas, die freuen sich über das lebendige Wasser. Und wenn du dir jetzt vorstellst, das ist wie Jesus, der in die Gosse geht, der Menschen ins Gefängnis schickt, damit sie da predigen und andere bekehren. Er schickt ja nicht nur die Menschen in die U-Bahn oder in Stuttgart auf die Straße, er schickt sie ja überall hin. Und da musst du einfach eine bestimmte Art von Leben hinter dir haben, oder eine bestimmte Art von Einstellung haben, damit du diese Gruppe Mensch ansprechen kannst. Und dafür liebe ich Gott so sehr, muss ich ehrlich sagen. Er geht nicht nach Klassen, er geht nach Herzen. Und er kennt unsere Herzen, er sieht unsere Herzen. Und ihm ist es egal, ob ich eine Jeans trage oder einen Seidenanzug. Das ist ihm egal, danach geht er nicht. Er will unser Herz. Und er ruft wirklich jeden. Er leitet uns mit seinen Augen. Er hat es versprochen. Und deshalb bitte nie minderwertig fühlen, weil da bin ich noch nicht und das kann ich noch nicht und so bin ich noch nicht und das habe ich nicht. Und ich sehe nicht so aus wie die anderen. Niemals Minderwertigkeit. Habe ich schon mal erzählt, den Satz. Als ich merkte, wie minderwertig ich mich fühlte früher, habe ich den Satz gehört von jemandem. Ich habe ihn schon oft weitergegeben an Menschen. Minderwertigkeit ist eine Frechheit gegen Gott. Ich finde ihn so stark. Weil Gott hat uns wunderbar geschaffen. Er hat uns individuell geschaffen. Er liebt jeden einzelnen Menschen so sehr. Und er will, dass jeder errettet wird. Und er guckt nicht darauf, wie ich erzogen wurde, wo ich herkam, dass ich mich vielleicht klein und nicht wichtig fühle. Er sagt einfach, ich habe dich je und je geliebt. Das ist jetzt die alte Luther-Übersetzung. Ich habe dich zu mir gezogen, aus lauter Güte. Und das gilt für jeden. Und so leben wir. Und immer geradeaus, aber nicht wie ein einziger Strom ohne Seitenarme. Wir gucken auf die anderen und wir nehmen sie einfach mit. Immer die Gruppe, die Gott dir aufs Herz legt. Du musst keine anderen mitnehmen. Dafür gibt es dann wieder andere. Weil diese Amazonas, dieser Gott, der durchströmt alle. Also ich sage jetzt nicht, dass der Amazonas Gott ist. Nicht, dass mich da jemand... Naja, man weiß ja nie. Aber für mich ist das so ein Bild einfach, weil dieser lebendige Strom, der durchströmt alle und der zieht alle mit, wenn ihr Herz offen ist. Er guckt aufs Herz. Amen. Ja, der Herr schaut aufs Herz. Das ist ganz klar, er schaut das Herz an. Und es könnte ja sein, dass entweder Livestream oder hier, dass auch jemand, wenn er sich selber anschaut, das ist gerade angesprochen worden, dass er mit Minderwertigkeit zu tun hat. Wir haben in der Vergangenheit viel über den Weißen Geist gehört. Und zunächst muss ich mich selbst anschauen und einfach annehmen. Wenn ich höre, wenn ich lese, Gott hat mich angenommen, hat mich so gemacht, dann muss ich mich selber annehmen. Ich kann gar nicht anders. Andernfalls nehme ich die Wahrheit nicht an. Die Wahrheit ist, ich bin angenommen, also nehme ich mich selber an. So sieht die ganze Sache aus. Ja? Und dann kommt noch ein weiterer Punkt dazu, das ist mir gerade so eingefallen. Die Frage ist die, welche Vorstellung hast du von Gott? Wie groß ist dein Gott, den du eigentlich, deine Vorstellung von Gott? Wie sieht das aus? Hast du einen kleinen Gott, dem du überhaupt nichts zutraust? Obwohl die Schrift sagt, bei Gott ist alles möglich. Und unser Gott, der alles geschaffen hat, auch dieses Weltall und alles, was drumherum geht, der hat uns geschaffen. Der hat auch die kleinste Mikrobe geschaffen. Den kleinsten Virus tut uns manchmal ja nicht gut, aber Gott hat das geschaffen. Das Kleine und das Große. Und wenn du denkst, Gott ist vielleicht so groß, kümmert sich um die großen Dinge. Gott ist ein Gott, der sich um nur die großen Dinge kümmert, dann liegst du auch schief, weil Gott kümmert sich genau um diese kleinen Dinge. Er kennt jeden von uns, er weiß, in welcher Situation wir sind. Er arrangiert oft diese Lebenssituation. Oder wenn es ein anderer arrangiert, diese Lebenssituation, wenn wir da drin sind, dann lässt er es zu, um sich noch mehr zu verherrlichen, um uns da rauszuführen von Bedrückung in Lobpreis, von Krankheit in Gesundheit, von einer dreckigen Wasser, sumpfigem Wasser in das Lebendige, in diesen Fluss rein. Und das macht Gott. Wir haben einen großen Gott, der sich auch um die kleinen Dinge kümmert. Er ist so groß, dass er sich auch um diese kleinen Dinge kümmert. Es ist einfach fantastisch, wenn du dir das mal überlegst. Es ist wirklich fantastisch. Und es ist nicht nur funktional, das haben wir so gesprochen, wenn Gott sich um die Herzen kümmert, dann ist es nicht einfach funktional. Also er versorgt uns nicht einfach, er stellt irgendwas hin, guck, da hast es, da geht's lang, so sieht's aus, fertig, aus. Das wäre auch wieder die falsche Vorstellung. Er schaut unser Herz an. Warum schaut er eigentlich unser Herz an? Warum eigentlich? Warum ist das so? Ganz einfach, weil er uns liebt. Ja, Marion hat es auch schon erwähnt, weil er uns liebt und mit einer Liebe, die wir oft auch überhaupt nicht erfassen, mit unserem Verstand schon gar nicht und auch mit unserer Ausstattung, mit unserer Erfahrung. Wir können es nur ab und zu mal erleben, wenn wir ihn anbeten, wenn wir reingehen, wenn wir uns in diesen Strom reinbegeben, dann können wir eine Ahnung davon bekommen, wie sehr er uns liebt. Er zeigt es uns, wenn wir uns reingeben, zeigt er es uns immer wieder mal. Und ich erinnere mich da an eine Geschichte, die habe ich mal gelesen von einem Autor, der hat das so ein bisschen beschrieben. Da war ein Königshof, ein Fürstenhof, wie auch immer, der ist sehr runtergekommen gewesen. Und nachdem der Eigentümer gestorben war, durfte niemand an diese bestimmte Tür rangehen. Die war verschlossen. Und einmal hat es eine junge Frau, hat die Neugier gepackt und ist dorthin gegangen. Ihr war es vielleicht langweilig, wie auch immer. Und hat es geschafft, mit Hilfe eines anderen jungen Mannes, das symbolisiert den Heiligen Geist, der hat den Schlüssel gehabt. Und auch Jesus hat ja in der Schrift steht, Jesus hat die Schlüssel, hat alle Schlüssel. Und da haben wir Zugang zu allem. Wir können Türen schließen, nämlich zu der Finsternis. Wir können aber auch Türen aufschließen. Und jedenfalls war diese Tür, diese geheimnisvolle Tür, dieser geheimnisvolle Garten, der dahinter war, der war plötzlich zugänglich und offen. Und plötzlich war alles anders in dem Garten. Das ist ein Zeichen für unser Leben. Wenn wir durch diese Tür gehen, Jesus hat gesagt, ich bin die Tür. Ich bin die Tür zum Leben. Wenn wir da durchgehen, dann erleben wir diesen wunderbaren Garten, wo es dann alles zum Blühen kommt, wo alles duftet, wo dieses lebendige Wasser fließt, wo wir einfach diesen Zugang zu diesem anderen Leben haben. Es verändert sich total. Und wenn wir jetzt das Hohelied anschauen, Hohes Lied, ich weiß nicht, wo es steht, aber wie diese Braut, wir sind ja die Braut Christi, wie die Braut zu Jesus sagt, komm, Achtung, komm in meinen Garten, wir wollen uns da treffen. Es ist nicht der Garten von Jesus da draußen, es ist der Garten, der in uns ist. Der Garten, der ist in uns. Und das ist eine ganz neue Perspektive. Hohes Lied. Komm in meinen Garten. Da wollen wir uns treffen, da wollen wir uns begegnen. Stellt euch das einfach so vor. Und dann merkt ihr, wie viel Liebe da auch dahinter steckt. Also nicht nur, dass wir irgendwas tun müssten, sondern Jesus hat in seiner Liebe sich selber als dieser wunderbare Garten in uns reingesetzt. Wie auch immer, hat es gemacht, hat die Tür aufgemacht. Und das wäre meine Empfehlung jetzt einfach, nimm das Bild und geh durch diese Tür durch, in diesen Garten rein und begegne Jesus. Das ist eigentlich das Schönste, was wir selber für uns tun können und wo Jesus sich sehnt, dass seine Braut mit ihm in Verbindung kommt. Amen. Ja, also wo wir vom Strom gesprochen haben, da kam immer nur Wasserrutsche. Also so, da habe ich mir so vorgestellt, wenn wir jetzt alle ins Bad gehen, wo es diese Wasserrutsche gibt, schön lang, gell? Ja. Da habe ich mir so vorgestellt, wie da wohl jeder so runterrutscht. Wie verschieden wir da vielleicht noch sind. Oder ich glaube, beim ersten Mal, glaube ich, war ich auch erst vorsichtig, gell? Das war so. Aber jetzt, wo ich jetzt wusste, dass ich drankomme, habe ich eben gesehen, wie ja der Vater sein Kind oft nimmt und mit dem Kind die Wasserrutsche runtergeht. Und so ist es auch bei uns mit dem Strom. Der Vater nimmt uns auf den Schoß und er geht mit uns. Und da dürfen wir wirklich vertrauen. Ich glaube, dass jetzt wirklich eine neue wirklich Dimension des Vertrauens jetzt anfängt, wo man in Dinge reinkommt, wo es vielleicht auch mal Strudel gibt, wo es ein bisschen wilder wird. Aber am Ende der Rutsche taucht man immer schön tief ein und es ist immer gut, weil wir sind mit dem Papa zusammen und da dürfen wir wirklich vertrauen, auch wenn es mal so rumgeht, also es ist schon, ja, dass wir uns einfach da wirklich hingeben, voll diesem Heiligen Geist, diesem Strom. Und wir dürfen diesen Strom auch nicht unterschätzen, weil wenn wir da mitfließen, wir reißen einfach auch die anderen mit. Die können gar nicht mehr so garstig dann sein. Die werden einfach auch so richtig angenehm. Die fließen dann auch mit. ist einfach, ja, wie wichtig dieser Strom einfach ist, da mitzufließen, da drin zu sein, dem Papa zu vertrauen. Am Ende wird es sowieso gut, auch wenn es mal zwischendurch ein bisschen turbulent ist, aber es ist einfach super in diesem Strom. Und für die anderen Menschen ist halt auch so wichtig. Für die anderen Menschen, es geht jetzt nicht nur um uns. Wir haben natürlich schon riesen Spaß in dieser Rutsche. Also wirklich, gell, oder? Aber ich bin, ja, wenn die da die anderen keinen Spaß haben, ist ja nicht schön, gell, dass die einfach auch mit reinkommen, gell, dass wir da einfach schön mit unserem Wasser spritzen und dass die da wirklich infiziert werden und auch mit reinrutschen. Total reinrutschen, genau. Ja, also so viel zur Wasserrutsche. Musste auch mal gesagt werden. So ein cooles Bild, echt. Wo du das echt gepredigt hast, das habe ich so richtig gemerkt. Oh, da geht alles, da wird es ganz leicht und ganz frei. Und da fiel mir eine Achterbahn ein. Nicht sagen, unser Leben ist ja Achterbahn, weil wir immer oben leben. Wir sind ja in Christus oben versetzt. Wir sitzen ja in Christus zur Rechten Gottes. Aber das ist so cool in der Achterbahn, ja. Du fahrst hoch und dann geht's runter und weißt du, das ist so Freiheit, ja. Das ist so Gefühl der Freiheit, wenn du auf der Achterbahn runterfährst und da kannst du gar nichts machen. Du kannst nicht bremsen, du kannst nicht aussteigen, sondern du fährst einfach und schreist und hast richtig Spaß dabei. Und weißt du, wir dürfen sein wie die Kinder, ja? Ja, wir dürfen Wasserrutsche fahren, auf der Wasserrutsche, wir dürfen Achterbahn fahren. Weißt du, wir haben Spaß in unserem Leben mit Gott. Weißt du, Religion, das macht die Sache so ernst, ja? Und wenn wir immer denken, wir müssen alles richtig machen, wir müssen perfekt sein. Weißt du, das heißt nicht im Umkehrschwung, dass wir sagen, naja, ist ja egal, wie wir es machen, wir können schludern sozusagen, völlig egal. Nee, das nicht, ja. Wir wollen exzellent sein. Aber weißt du, exzellent in dieser Leichtigkeit. Und in dieser Leichtigkeit geht's aus Gott heraus, aus ihm heraus, nicht aus eigener Kraft heraus. Dann macht es Rutschen Spaß, dann macht es Achterbahnfahren Spaß. Weißt du, aus dieser Leichtigkeit. Jesus hat gesagt, ihr werdet die Wahrheit erkennen und die Wahrheit wird euch frei machen. Und wenn wir erkannt haben, dass er für uns alles vollbracht hat, und ich glaube, wir haben nur ein mini bisschen erkannt, oh, je tiefer wir unseren Herrn erkennen, umso mehr erkennen wir auch, was er alles für uns vollbracht hat, was er alles für uns getan hat. Und umso mehr merke mir, oh, ich muss nicht aus mir heraus perfekt sein. Weißt du, ich darf loslassen. Ich darf mich fallen lassen. Ich darf mich treiben lassen mit meinem wunderbaren Herrn und Gott. Ich muss nicht mehr kämpfen. Ich muss nicht aus eigener Kraft machen. Und ich darf lachen. Und ich darf auch ernst sein. Weißt du, ich muss nicht mehr irgendjemandes Bild entsprechen. Ja? Manchmal haben ja Menschen so ein Bild oder gibt es bestimmte Bilder, die, sagen wir mal, die Models, ja, die sagen ja, wie wir Frauen sein müssen. Ja? Jungdynamisch, fit, aktiv sind wir sowieso. Ne? Aber manchmal hapert es halt, wir haben halt nicht 34, sondern 34,5 als Kleidergröße. Weißt du, wir brauchen nicht mehr uns anpassen, ja, an die oder Schuldgefühle haben oder Minderwertigkeit haben, weil wir jetzt nicht so aussehen wie ein Model, ja, oder weil wir nicht die neueste Mode tragen oder was auch immer. Wir sind unabhängig, wir sind Kinder Gottes, wir dürfen so sein, wie Gott uns geschaffen hat, ja. Auch mit Größe 34,5. Ja. Gott hat uns gut gemacht. Er hat uns wertvoll gemacht. Er hat uns kostbar gemacht. Er hat uns Gabe gegeben. Und er entwickelt diese Gabe in uns, dass sie immer mehr hervorkommt. Dass wir immer mehr ein Segen für die Menschen sein können. Dass wir immer exzellenter werden. Immer liebevoller. Immer freudiger. Dass wir immer mehr das Reich Gottes auf der Welt, ja, durch uns hervorkommt, dass Menschen erkennen, oh, da gibt's was anders. Weißt du, wir leben aus der Freiheit Gottes heraus. Die herrliche Freiheit der Kinder Gottes, die Gott uns gegeben hat. Wir leben aus dem Bewusstsein heraus, wir sind geliebt. Wir sind angekommen. Wir sind angenommen. Ich muss mich nicht mehr verstellen. Wir brauchen keine Masken mehr zu tragen. Weißt du, der Maskenball ist für uns schon lange vorbei. Oh, du darfst so sein, wie du bist jetzt in diesem Moment. Genau so bist du geliebt, bist du angenommen, bist du angekommen. Der Vater liebt dich. Und weißt du, was das Coole ist? Du hast lauter Geschwister, die dich auch lieben. Die auch für dich sind, die nicht gegen dich sind, sondern die für dich sind, weil sie die Liebe Jesu in ihrem Herzen und genauso liebet, wie Jesus dich liebt. Und das ist unsere Welt, weißt du, frei in unserem Herrn. Das ist eine Freiheit, nach der sich viele Menschen sehnen. Deswegen machen sie Banshee-Springer und lauter verrückte Sachen, damit sie nur in Kick haben und einen Moment, wo sie sich frei fühlen. Weißt du, wir können auch Banshee-Springer machen, ja? Können wir machen, ja? Aber wir brauchen es nicht als Kick, dass wir uns frei fühlen, sondern wenn, dann haben wir Spaß, wie beim Wasserrutschen, wie bei der Achterbahn und mit Größe 34,5. Weißt du, lass all diese Lüge los, wo der Feind dir versucht zu sagen, du bist nicht richtig oder das ist noch nicht richtig an dir und deswegen ist dieses nicht und deswegen liebt dich Gott nicht oder deswegen bist du nur halb geliebt oder deswegen mag dich niemand. Lass diese Lüge los, sondern du bist ein Kind Gottes, du lebst im Reich Gottes und das Reich Gottes ist nicht von dieser Welt. Und du feierst deinen Herrn und du lebst in dieser Liebe. Du weißt, dass du geliebt wirst, unendlich geliebt wirst. Und es gibt nichts Schöneres für dich, als immer noch tiefer zu erkennen, wie Jesus ist. Wie der Vater, hat er gesagt, wer mich sieht, sieht den Vater. Immer noch tiefer einzutauchen in diese Liebe und dich einfach fallen zu lassen, loszulassen, nimmer zu kämpfen, sondern aus dem Reich Gottes heraus in seiner Ruhe und in seinem Frieden zu leben. Und es heute und bis in alle Ewigkeit ist doch genial. Ha? Amen. Ja, ich habe mir gerade überlegt, wie ich eine Zusammenfassung hinkriege. Und ich habe gemerkt, es ist gar nicht so einfach. Vom, vom Strom über Bibelrauchen bis zur Wasserrutsche und bis zur Größe 34,5. Habe ich dazu Heiligen Geist gesagt, das ist ganz schön anspruchsvoll heute. da jetzt auf den Punkt zu kommen, ja. Ich versuche es trotzdem mal. Ja. Was ich noch einfach so als Eindruck hatte, bei dem Ganzen, ob ich jetzt die Bibel rauche, in der Wasserrutsche bei Größe 34,5 oder bei einer anderen Größe und vielleicht den Fluss entlang schwimmen. Es kommt nur darauf an, dass ich es nicht alleine tue. Ja? Es kommt darauf an, dass ich es mit ihm tue. Und ich glaube, das ist was alles beinhaltet hat, auch heute, ja. Nicht alleine, sondern letztendlich mit ihm, ja. Und es kommt auch nicht drauf an, wie es Astrid gesagt hat, Größe 34,5 oder was auch immer für eine Größe, ja. Vielleicht war es auch prophetisch. Müssen wir mal Wolfgang fragen, für was er betet. Bei Männern weiß ich gar nicht, was kommt da auf ein Sixpack, Achtpack, keine Ahnung. Egal, ich war wo ganz woanders. Ja, genau, ich war bei dem Thema eigentlich, dass wir es gemeinsam machen mit Jesus, ja, und dass du einfach nicht alleine bist und dass du deinen Fokus nicht auf dein Äußeres, sondern auf Jesus letztendlich mitrichtest, weil das ist letztendlich nur das, was uns was bringt, ja. Wenn du deinen Fokus auf die Umstände, auf dein Äußeres oder auf deine Mitmenschen oder was weiß ich was richtest, dann wird es schwierig für dich, ja. Dann wird es auch schwierig im Alltag zu leben. Wenn wir aber unseren Fokus auf Jesus haben, ja, und mit ihm in diesem Strom schwimmen und wissen, er ist da, dann wird es einfach. Und ich hatte so das Wort für heute Abend auch, wo Jesus einfach sagt, ich bin. Ja? Ich bin. Ja? Er sagt nicht, ich war. Er sagt auch nicht, ich werde sein, sondern er sagt, ich bin. Ja? Und letztendlich kannst du diesen Satz oder dieses Ding, ich bin, da gibt es viele Auslegungen, aber ich glaube, ich habe das einfach so für heute Abend, ich bin da. Ja, und zwar jetzt bin ich da. Ich bin immer genau jetzt da. Wisst ihr, Gott hat die Zeit erschaffen. Er steht über der Zeit. Ja, für ihn ist es egal, ob es vor 1000 Jahren waren oder vor 2000 Jahren. Es ist ihm vollkommen egal. Er steht über der Zeit. Er ist letztendlich in allen Zeiten, in jeder Sekunde, in jeder Minute, ob es in der Vergangenheit ist, in der Zukunft ist oder wo auch immer. Er ist da. Er ist genau jetzt da. Er ist genau jetzt da, wenn du ihn brauchst. Und das ist auch so wichtig zu wissen, weil viele Christen sind da noch so ein bisschen geprägt. Ja, irgendwann wird schon, ja. Irgendwann, wenn wir im Himmel sind, dann werden wir herrschen. Irgendwann, wenn wir im Himmel sind, dann werden wir gesund sein. Irgendwann, wenn wir im Himmel sind, dann werden wir die Fülle haben. Irgendwann, na, wenn's Gott möchte, dann werden wir irgendwas haben. Nein, Gott ist ein Gott für jetzt, ja. Er ist nicht ein Gott von der Vergangenheit, er ist nicht ein Gott für die Zukunft, für dich, sondern er ist jetzt da. Es ist jetzt da. Die Verheißungen sind jetzt für dich da. Alles, was in der Bibel steht, was vollbracht ist, ist jetzt für dich da. Und deswegen ist es auch so wichtig, jetzt in den Strom reinzuspringen. Deswegen ist es auch so wichtig, jetzt zu fließen und nicht erst, wenn irgendwie 20.000 Engel dir nachts erscheinen und sagen, hey, komm, Poli, jetzt ist die Zeit, jetzt bist du dran. jetzt haben wir's, ja? Jetzt hat der Wecker geklingelt. Nein, nein, Poli weiß es auch so, na, jetzt ist seine Zeit, ja? Jetzt ist es, gilt es, das Ganze zu ergreifen, ja? Jetzt ist es, seine Heilung in Anspruch zu nehmen. Jetzt ist die Zeit dran, auch zu sagen, ich bin in der Fülle, ich lebe in der Fülle. Die Fülle ist da, weil sie ist in mir. Es ist alles in mir, was ich brauche. Es ist alles da, was ich brauche, ja? In der Wasserrutsche ist alles da, was du letztendlich brauchst, ja, in diesem Augenblick. Und vor allem, es ist auch jetzt da, was du weitergeben sollst, ja? Da brauchst du jetzt auch keine X Jahre Ausbildung, ja, für das Ganze, sondern was du brauchst, ist Jesus. Was du brauchst, ist die Führung vom Heiligen Geist. Was du brauchst, ist, Herr, gib du mir jetzt die Worte. Herr, gib du mir, was dran ist. Herr, was soll ich denn tun? Was soll ich denn machen? Was darf ich denn weitergeben? Ja, es ist auch jetzt nicht, wenn du jemand die Hand auflegst, ja, dann ist es seine Kraft, die letztendlich wirkt. Dann ist es sein Touch, den der andere braucht. Es ist nicht den Touch, die Berührung von dir, sondern es ist der Touch vom Himmel, was die andere Person in dem Moment braucht. Aber es ist jetzt da, genau da, wenn du es brauchst und nicht irgendwann in Zukunft, wenn dir irgendjemand mal irgendein Wort weitergibt. Ich meine, prophetische Worte sind schön, sie sind auferbauend, ja, oder sie sollten zumindest auferbauend sein, ja, weil sonst ist vielleicht ein bisschen schwierig. Dann war es wahrscheinlich nicht von Gott, sage ich jetzt mal, ja. Aber selbst Korrekturen bei Gott sind auferbauend letztendlich und wollen dir weiterhelfen und wollen dich nicht runtermachen, sondern sie sind letztendlich auferbauend, sie wollen dich weiterbringen, ja. Und deswegen, es ist letztendlich, ja, dieses Jetzt ist so wichtig, versteht ihr? Dieses Jetzt, das müssen wir nehmen. Wir sollen nicht auf irgendwie irgendwas warten, weil dann kannst du dein ganzes Leben lang warten. Manche warten ihr ganzes Leben lang, ja, und am Schluss weiß ich nicht, was sie dann denken, aber wahrscheinlich war nichts, ja, weil es ist nichts passiert, ja. Sie haben in dieser Wasserrutsche haben sie nichts erlebt. Sie haben keinen Strudel erlebt, ja. Sie haben kein Looping erlebt. Sie haben gar nichts erlebt. Sie sind wahrscheinlich so, also bildlich gesehen, da sind sie wahrscheinlich oben stehen geblieben und sind nie abgerutscht, ja. Das ist das Einzige, was passiert ist. Sie haben die ganze, so kannst du es am besten sehen, ja. Sie haben die ganze Zeit gewartet, dass hinten jemand da kommt und sie anstupst, dass sie endlich mal fließen. Aber Du musst selber reinhüpfen, genau. Musst dir selber mal einen Schuckerer geben, ja, und einfach mal losstarten. Und wenn du dann mal dir selber einen Schuckerer gibst und mal losstartet, dann fängt's an zu fließen, ja. Dann fängt's an loszugehen. Und ich glaube einfach für heute Abend auch noch, ja. Ich glaube, dass wir fast alle da drin sind, auch im Livestream, die zuhören, ja. Aber Gott möchte wirklich, dass wir da nochmal, ja, so eine kleine Beschleunigung reinkriegen in dem Ganzen, ja. Dass wir auch unseren Fokus letztendlich auch nicht verlieren. Ich merke es immer wieder im Alltag, ja, wir müssen wirklich dranbleiben, ja, und da sage ich bewusst auch müssen, ja, unseren Fokus zu halten. Du hast so viel Ablenkung in diesem Alltag ständig, du hast so viele Nachrichten in diesem Alltag, wo ständig, ja, dir angeboten wird, aus dieser Wasserrutsche auszusteigen, ja, und selber wieder zu laufen, nebendran zu laufen, letztendlich, ja, und weiß nicht, teilweise nehmen wir diese Sachen sogar auch an. Und wir fangen an zu laufen, statt dass wir da drin zu rutschen. Aber wenn wir da drin rutschen, geht's einfacher und schneller, anstatt dass wir da draußen anfangen, selber zu laufen, ja. Und deswegen glaube ich einfach, dass Jesus heute Abend uns möchte, einfach nochmal, sagen möchte, haltet den Fokus auf mich, ja. Haltet den Fokus auf mich. Ja, verlass diesen Fokus nicht, verlass diese Bahn auch nicht. Sie ist so letztendlich, es ist so wichtig, ja, es ist so wichtig. Und vor allen Dingen, wartet nicht auf irgendwelche Sachen, ja, wartet nicht auf irgendwelche Sachen, bis ihr irgendwas anfangt, ja, sondern das, was in euch drin ist, ja, da muss nicht irgendjemand kommen und noch sagen 20 Mal, ja, du bist jetzt bereit oder irgendein großer Prophet kommen, sondern wenn es in dir drin ist, wenn es in deinem Herzen drin ist, dann geh den ersten Schritt. Das ist wie, wenn du dich selber anschubst an dieser Rutsche und fang da damit an. Ja? Fang da damit an. Der Rest kommt dann schon. Ja? Ihr seid immer noch in der Wasserrutsche. Ja. Ich merk's. Da drüben rutscht's. Ne? Nur ein bisschen rübergehen. Sonst fange ich auch noch an zu lachen. Genau, also ich glaube einfach, das ist so wichtig für heute Abend. Fokus nicht zu verlieren und wirklich ihn anzunehmen. Ich bin da. Ich bin für dich da. In mir ist alles, sagt Jesus, ja. Und ich lebe aber in jedem Einzelnen von uns, ja. Und deswegen, das Bild auch mit dem Weinstock, ja, und wir sind die Reben. Da fließt einfach diese Kraft. Da fließt die Kraft von Jesus. Die gleiche Kraft, die durch Jesus fließt, fließt durch dich und fließt durch mich. Und da braucht es einfach von uns auch so ein bisschen mehr Bewusstsein noch, glaube ich, einfach zu sagen, hey, ich bin nicht schwach, sondern ich bin stark. Ja? Zu sagen, ich kann das, weil der in mir lebt, ist größer als der in der Welt ist. Alles, was ich anpacke, gelingt mir. Ja? Es ist seine Kraft, aus der es letztendlich was hervorströmt. Ja? Es ist auch nicht letztendlich... Du musst auch nicht selber irgendwas aufbauen, ja, irgendwie was Großes hinstellen oder so, sondern das Einzige, was du tun musst, ist es durch ihn letztendlich es wirken zu lassen, ja. Und dann gehen letztendlich ganz schöne Blüten auf, ja, da gehen ganz schöne Blumen auf, ja. Blumen, ja. Blumen ist immer gut, ne. Ja, und die gehen dann nicht von dir heraus auf, ja, sondern sie gehen einfach aus seinem Strom heraus, aus seiner Kraft heraus, ja, weil du bist die Rebe letztendlich, du bist angeschlossen an ihm und aus dir wächst dann letztendlich wieder ganz viel Frucht, was du wieder weitergeben kannst. Ja, und das braucht die Welt in dieser Zeit. Sie braucht diese Frucht, sie braucht diese, ja, Worte vom Himmel, ja, sie braucht Liebe vom Himmel, ja, sie braucht Licht einfach direkt vom Thron, ja, das ist das, was die Welt wirklich heute braucht und alles andere letztendlich kannst du vergessen, ja, das geht von links nach rechts, von oben nach unten, ja, wenn man da manche Politiker anguckt, ja, die sagen heute Hü und morgen Hott und da weißt du gar nicht mehr, wo du jetzt dran bist, ja, du weißt ja gar nicht mehr, gestern hat er noch das gesagt und morgen sagt er das, also da kennst du dich ja schon gar nicht mehr aus, ja, aber bei Jesus, da ist Stabilität, bei Jesus, da haben wir ein Fundament, bei Jesus, darauf können wir uns verlassen, ja, darauf können wir stehen, da rutscht du nicht aus, da fällst du nicht um, ja, und wenn ein Windstoß kommt, ja, dann stehst du immer noch, ja, weil du weißt, er ist derselbe gestern, heute und morgen. Und er verändert sich seine Meinung. Na, er sagt nicht, hey, Manuela, gestern warst du cool, ja, und heute bist du total, ne, sondern, ja, bei Jesus weißt du, ja, wenn der sagt, Manuela, gestern warst du cool, dann bist du heute noch viel cooler, ja. Ja. Ja. Aber im Wort steht, er will nur unser Bestes. Er geht mit uns von Herrlichkeit zu Herrlichkeit. Er bringt uns von Herrlichkeit zu Herrlichkeit, ja. Und das ist die Art Gottes. Ja, das ist die Art Gottes. Der ist nicht irgendwie so, so ein bisschen was, sondern in ihm ist wirklich die komplette Fülle. Und er will letztendlich, dass wir komplett in diese Fülle reinkommen, ja, in dieser Fülle leben, ja, dass diese Fülle letztendlich sichtbar wird in uns, ja, dass wir immer mehr verwandelt werden in sein Bild, in das Bild von Jesus, dass das unsere Seele mal checkt, wer wir eigentlich wirklich sind, ja, was uns eigentlich wirklich gehört und dass wir ein Goldschatz sind, ja, letztendlich. Wir hatten es heute, ich weiß nicht mehr, wer es gesagt hat, auch mit Minderwertigkeit, ja. Marion war es, glaube ich, ja, genau. Es gibt keinen Grund für Minderwertigkeit. Es gibt einfach, also als Königskind minderwertig zu sein, das geht gar nicht. Das geht einfach eigentlich gar nicht, ja? Weil dann einfach nochmal ins Wort reingucken und zu sagen, hey, ich bin super genial gemacht. Ich bin super genial gemacht. Ja, vielleicht kann Pastor Georg besser predigen als ich. Vielleicht kann Manuela ja besser evangelisieren als ich, ja. Aber Herr, du hast in mich was ganz Besonderes reingelegt, ja, was die anderen vielleicht gar nicht haben, ja, was die anderen nicht so haben. Und deswegen gehe ich diesen Weg letztendlich, was du für mich hast. Ne? Wenn wir alle gleich wären, das wäre stinke langweilig, ja. Das wäre total. Wir würden alle gleich ausschauen, ja. Wir würden alles Gleiche tun, ja. Wenn wir alles Gleiche tun würden, würden wir nicht durch die Tür kommen, ja. Da wird man wahrscheinlich die ganze Zeit ja, wenn jeder gleichzeitig durch die Tür gehen will, wird es schwierig. Deswegen sind wir alle unterschiedlich, ja. Der eine möchte vielleicht noch reden, ja. Astrid und keine Ahnung. Und die bleiben noch hier und reden, ja. Die anderen gehen. Es ist jeder unterschiedlich, ja. Und es hat jeder unterschiedliche Gaben. Deswegen gibt's kein besser, schlechter, größer, höher, was auch immer, ja. Es gibt nur eins und es ist Jesus in dir. Und das ist das, was zählt. Der Größte in dir. Und das ist, was raus will, ja. Und das ist, was in uns ist. Und das ist letztendlich auch das, was wir weitergeben können. Du kannst, also ich kann nicht irgendwas weitergeben von mir, weil dann wird's auch schwierig für euch, ja. Dann kriegt das ehrlich nichts Gutes ab hier. Ja, sondern mein Ding ist einfach, ja, ich möchte euch letztendlich, oder das ist, ja, hab's auch schon mal gesagt, mein Gebet ist letztendlich, dass Jesus in mir, der Heilige Geist in mir, durch euch, zu euch spricht, ja, und dass es das ankommt, ja, weil alles andere bringt keinem was weiter, ja, also das bringt euch gar nichts weiter, ja, und deswegen ist es so wichtig, ihm einfach diesen Freiraum auch zu geben, und da möchte ich euch einfach ermutigen, wenn ihr heute Abend auch da rausgeht, habt dieses Bewusstsein, er ist genau jetzt da, ja, begeb dich in diesen Strom hierein, fließ in diesem Strom, ja, und lass es auch wieder raus, ohne Minderwertigkeit, ohne Angst, ja, Angst, habe ich auch schon gemerkt, ja, habt ihr vielleicht auch schon gemerkt, Angst hält alles auf, ja, wenn du zu jemandem hingehst mit der Angst, für ihn zu beten, da brauchst du gar nicht anfangen, ja, das kannst du lassen. Dieses Gebet, weil das ist kein Gebet des Glaubens. Hab keine Angst, du musst dich auch vor gar nichts fürchten, weil ich meine, was kann Schlimmes passieren? Gar nichts. Ja, es kann, das Einzige, was passieren kann, er hat nichts gemerkt. Okay, aber dann kannst du immer noch ihm Worte weitergeben, Worte des Lebens. Ja, und wenn du ihm nur sagst, Jesus liebt dich, ist es Worte des Lebens und du sprichst Leben rein, wo vielleicht bei ihm tot war. Also auch wenn du es vielleicht nicht gleich siehst, auch wenn nicht gleich physikalisch irgendwie was passiert, sage ich jetzt mal, dass die Schmerzen weg sind oder irgendwas. Allein durch diese Worte sprichst du was rein, ja. Gott sprach und es wurde. Und wenn du Leben bei jemand anders reinsprichst, dann hat das Auswirkungen. Also auch das darfst du nicht als klein sehen, ja, und da brauchst du auch nicht enttäuscht sein, wenn es da vielleicht nichts passiert ist, ja, allein durch die Worte, die du dann vielleicht weitergibst, Worte des Lebens, Worten, was in der Bibel steht, hat es schon wieder Auswirkungen bei dem anderen, da gibt es schon wieder eine kleine Veränderung, ja, und deswegen, auch beim Evangelisieren, ja, wenn du evangelisierst oder so, ich weiß nicht, wer hat eine 100%-Quote beim Evangelisieren, ja, dass jeder, den er anspricht, sofort sich bekehrt. Ja, ich glaube, das kommt noch, wenn sich die Herrlichkeit noch mehr lagert, ja. Also da streck ich mich auf jeden Fall aus, ja, weil dass seine Herrlichkeit so da ist, ja, dass wir nur noch durchgehen müssen, ja, und die Menschen bekehren sich, ja. Aber Trotz allem, wenn du mit dem jetzt sprichst und er bekehrt sich vielleicht nicht gleich, ja, hast du trotzdem Samen gesät. Ja? Ich weiß nicht, mit wie viel Samen ich in Berührung gekommen bin, wie oft ich was empfangen habe, bevor ich mich irgendwann bekehrt habe. Das war nicht gleich beim ersten Mal. Die ersten, die mich angesprochen haben, die habe ich noch gedacht, was wollt ihr von mir? Ja? Ich habe kein Problem. Habt ihr irgendein Problem? Ja. Ja. Aber umso mehr mir das Wort weitergegeben wurde, desto mehr habe ich gemerkt, dass ich ein Problem habe und nicht die anderen. Ja. Ja, dass ich eine Sehnsucht habe, die nicht gestillt ist. Dass ich eine Leere habe in mir, die leer ist. Ja, dass ich nach irgendwas suche, was ich noch nicht gefunden habe. Ja, und umso mehr reingesät wurde, umso mehr man mich an der Hand genommen hat letztendlich und die Begegnungen geschenkt hat mit Jesus, umso mehr wurde ich Feuer und Flamme und hat gesagt, das brauche ich auch, das möchte ich auch. Ja, deswegen dürfen wir nicht einfach aufgeben. Egal, was wir tun, egal, was wir weitergeben. Und wenn wir es sichtbar erstmal nicht sehen, wir geben nicht auf, ja, weil der Größere lebt in uns und er lebt in dir und er lebt in mir und er lebt auch in dir am Livestream. Ja. Und da möchte ich jetzt einfach zum Schluss noch eine kleine Aktivierungsrunde machen, wo einfach der Heilige Geist noch wirkt. Deswegen, du darfst dich jetzt einfach auch am Livestream, du darfst dich einfach mal zurücklehnen, ja, und lasst uns alle mal in Sprachen beten, weil ich glaube einfach, der Heilige Geist will jeden von uns jetzt noch touchen. Karabashandra basikara babashikara babasandra bararabashikara boho. Lavia Sandra Bashikara Babasea Drababa Shandra Baba Sikoroboho. Pola la la la la Bashikara Baba Sandra Bashikara Babaha. Shiba Baba Bashikara Baba Siadra Baba Baba Sikoroboho. Lovie Sandra Bashiadra Basandra Bashikoroboho. Shikorobo Siadra Baba Shandra Bashakara Babaha. Levie Sandra Bashikoroboho di Kisiendra Bashandra Bashikoroboho. Lavia Sandra Bashikara Baba Siadra Bashandra Basiadra Baha. Levie Sandra Bashikoroboho ribisiendra Bashandra Basikoroboho la Basandra Bashikara Baha. Lavie Sandra Bashiadra Basandra Baraba Shadra Babaha. Ja, und ich habe einfach gerade den Eindruck, dass der eine oder andere vielleicht hier oder auch am Livestream ja wirklich so gedacht hat, ja, das, was ich mache, hat gar keine Auswirkungen. Oder wenn ich Menschen die Hände auflege, da wird keiner geheilt, ja. Oder wenn ich was weitergebe, da passiert gar nichts. Oder mein Dienst passiert gar nichts, ja. Und das ist wirklich, das ist eine Lüge. Und ich habe da einfach den Eindruck, geh weiter. Schmeiß das Ganze, die ganzen Gedanken, dass da nichts passiert oder dass du da nicht gut genug bist oder dass Gott dich nicht gebrauchen kann. Schmeiß das wirklich über Bord, ja, tu es weg und geh weiter vorwärts. Und ich habe da einfach den Eindruck, dass genau jetzt der Heilige Geist dich wirklich toucht und das umdreht, ja, dass du merkst, wenn du jetzt rausgehst, wenn du es wieder probierst, wenn du dich wirklich anschubst, in diesen Fluss wieder reinspringst, dass du merkst, dass da jetzt was passiert mit anderen Menschen, ja, wenn du anderen Menschen die Hände auflegst, wenn du das Wort weitergibst, wenn du wenn du betest, ja, dass da Veränderung stattfindet. Dann setze ich jetzt frei in Jesu Namen, danke Herr, danke Herr. Danke, Herr. Und ich glaube auch wirklich, dass eine Zurüstung ist, was du im Herzen drin hast. Ja, da ist ein Wollen in deinem Herzen, da ist ein Verlangen in deinem Herzen, wo dich Gott einfach zieht, diese Richtung zu gehen. Ja, sei es jetzt Lobpreis, sei es Menschen zu evangelisieren oder was auch immer. Ja, da ist ein Ziehen in deinem Herzen und da möchte Gott dich heute Abend einfach weiter reinziehen. Und ich danke dir, Herr, dass du das Wollen reinsetzt, ja, aber auch das Vollbringen, Herr. Und ich danke dir, dass da neues Feuer in uns jetzt drin ist. Ich danke dir, dass du neues Feuer in uns entzündest, ja. Dass da ein neues Feuer, ja, jetzt wirklich brennt in uns, ja. Wirklich hoch brennt, ja. Wo du uns wirklich reinziehst, wo wir gar nicht mehr überlegen müssen, wo wir, vielleicht ich traue mich nicht oder nicht, sondern es ist gar kein Gedanke mehr, sondern wir gehen einfach, wir tun das, was in uns drin ist, ja. Und wir sehen, wie Zeichen und Wunder um uns herum passieren, ja. Ich danke dir, Herr. Und ich sehe wirklich gerade, wie Menschen in Schlange geheilt werden. Ja? Ich sehe, wie Menschen wirklich getoucht werden, wo wir hingehen, ob jetzt einkaufen gehen, in die U-Bahn gehen oder wo auch immer, ja? Wo Menschen einfach getoucht werden. Ich sehe, wie sich wirklich Atmosphären auch shiften, da wo vorher noch, ich nenne es einfach mal, natürliche Atmosphäre war. Wenn wir reingehen, ja, dann ändert sich die Atmosphäre und seine Herrlichkeit lagert sich. Und es setzt sich jetzt frei. In Jesu Namen. Halleluja. Ich setze es frei. In Jesu Namen. Ich habe noch den Eindruck, dass jemand so auf dem Herzen hat, Geld für das Reich Gottes, ja, Geld für das Reich Gottes auch freizusetzen. Und auch das setze ich jetzt frei in Jesu Namen, Herr. Danke, Herr. Danke, Herr, dass da Türen aufgehen, Herr, dass da wirklich deine Führung da ist, Herr, für eine neue, ja, stärkere Salbung da einfach da dafür. In Jesu Namen, danke, Herr. Halleluja. Oh, danke. Und ja, ich spüre einfach so seine Herrlichkeit gerade. Und lasst uns einfach mal ganz kurz eine halbe Minute einfach mal in dieser Herrlichkeit sein und den Heiligen Geist einfach mal wirken lassen. Oh, Halleluja. Und ich habe einfach noch zum Abschluss das Bild nochmal, ich krieg's nicht mehr aus dem Kopf mit dieser Wasserrutsche. Ich habe einfach nochmal das Bild gesehen, wie manche wirklich entmutigt sind, ja, aber wie neue Freude jetzt reinkommt, ja, wie neue Freude reinkommt, in diesen Strom reinzuspringen, wie neue Freude einfach einfach so neue Leidenschaft auch reinkommt, ja, wirklich jetzt ganze Sache mit Jesus zu machen, ja, nicht nur halbe Sache, nicht nur eine Viertelsache, sondern einfach heute Abend die Entscheidung treffen, ich will wieder ganz reinspringen, ich will ganz mit diesem Strom schwimmen, ich will einfach diese Herrlichkeit sehen, die Gott in meinem Leben vorbereitet hat. Ja, ich will sie nicht nur halb sehen, sondern ich will sie komplett sehen, ich will sie zu 100% sehen. Ja, und ich danke dir, Herr, dass wir jetzt da neu reinspringen dürfen, mit einer neuen Freude auch reinspringen dürfen und wie du uns gebrauchst, Herr, wie Zeichen und Wunder, ja, zum Alltag werden, zum Natürlichen werden in unserem Leben, Herr. Ich danke dir, Herr, für Heilungen, Herr. Ich danke dir, Herr, egal wo wir hinkommen, wo wir einfach merken dürfen, wie Atmosphären sich shiften, wie Menschen uns positiv angucken und einfach danach ziehen, nach dem, was wir ausstrahlen, nach dem Licht, das in uns ist, Herr. Ich danke dir da dafür, Herr. Danke, Herr. Danke, Herr, dass du uns da jetzt tiefer reinziehst, Herr. Ich danke dir, Herr, für eine neue Freude, Herr. Ich danke dir für eine neue Leidenschaft, Herr. Ich danke dir, Herr. Halleluja, ihr dürft, ja, da drüben war schon oder da ist schon das Ganze, ihr dürft einfach mal so ein bisschen wehen, auch zum Livestreamen, ja, dass da einfach das wirklich rüberschwappt, Herr, zu allen, zu uns, Herr, danke, Herr, Halleluja, Herr, wow, nimm es einfach auch am Livestream, nimm diese Leichtigkeit, ja, da ist die Leichtigkeit auch. Nimm die, wo jede Schwere geht. Halleluja. Danke, Herr, wenn du, das habe ich gerade noch als Eindruck, ja, du hast am Livestream, du fühlst dich schon seit Tagen, Wochen eigentlich, du hast so eine Schwere in dir, um dich herum, alles fühlt sich so schwer an, ja, und ich habe einfach gerade gesehen, wie Jesus so Blei wirklich von dir wegnimmt und da ist eine neue Leichtigkeit, wenn dich dies betrifft, in Jesu Namen, ich spreche Leichtigkeit in dein Leben jetzt hinein, jede Schwere verlässt dich jetzt in Jesu Namen, ja, und ich danke dir, Herr Jesus, dass da Freude jetzt auch reinkommt in die Person, in Jesu Namen, danke, Herr, Halleluja, Halleluja. Oh. Oh. Ja, ja, ja. Oh. Und ich hätte jetzt einfach gesagt, dass wir die Leichtigkeit nutzen, ja, und in dieser Leichtigkeit dürfen wir jetzt einfach geben, ja, in dieser Leichtigkeit dürfen wir geben.